So, jetzt hat, wie es die Berliner Taz formuliert, jetzt also hat der Spaß ein Ende. Schluss mit lustig bei der FDP. Guido Westerwelle und seine Schuhe mit den 18% Sohlen sind von Jürgen Möllemann und dem Fall Karsli wieder auf den Boden der politischen Tatsachen zurückgeholt worden. Ein dichter gespicktes Minenfeld als das Verhältnis Deutschland und das Judentum hätte sich der Parteichef für seine ersten Gehversuche als Kanzlerkandidat wahrlich nicht aussuchen können. Er hat inzwischen in den Augen mancher Beobachter übrigens reichlich spät Stellung bezogen. Für Jamal Karsli, dem antisemitische Äußerungen vorgeworfen werden, sei in der FDP kein Platz, hat Westerwelle heute erklärt. Wir berichten am Beginn dieser Sendung. Dann auf den indischen Subkontinent. Der Streit zwischen den Atommächten in Indien und Pakistan gewinnt an Schärfe. Nicht wenige sehen bereits einen neuen Krieg um Kaschmir heraufziehen. Weniger heikel ist dagegen die Lage in Irland, wo Regierungschef Bertie Ahern erwartungsgemäß als Sieger aus der Parlamentswahl hervorgegangen ist. Rom, von Krankheit gezeichnet, hat der Papst seinen 82. Geburtstag gefeiert. Und Berlin, der Kunstraub im Brücke-Museum ist aufgeklärt. Das sind die weiteren Stationen bis 6:30. Jetzt aber zum Thema Nummer 1, die FDP und der Fall Jamal Karsli. Natürlich will Guido Westerwelle die Sache so schnell wie möglich vom Tisch haben. Denn Streit unter anderem mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland passt überhaupt nicht zum locker-flockigen Sieger-Image, das der Partei ursprünglich von Jürgen Möllemann verpasst worden ist und das der Telegene-Vorsitzende so gerne aufgegriffen hat. Jürgen Koppelin, FDP-Chef in Schleswig-Holstein, hat heute im Deutschlandfunk einen ganz praktischen Vorschlag gemacht, wie er das Problem Karsli aus der Welt schaffen würde. Ich hätte Herrn Karsli nicht aufgenommen. Es gibt einen Brief an Herrn Möllemann, wo er es ausdrücklich bedauert, dass es auch so zu Missverständnissen gekommen ist. Und er hat auch angeboten, er möchte einfach beweisen, dass diese Behauptung, die man über ihn macht, dass die nicht stimmen. Da hätte ich ihm die Chance gegeben, das zu beweisen. Und das kann er ja durchaus, indem er jetzt nicht Mitglied wird der FDP, sondern sagt, gut, in einem Jahr werde ich nochmal einen Antrag stellen. Ich würde ihm persönlich raten, er sieht ja, was in der FDP durch seine Aufnahme losgetreten wurde. Ich würde ihm persönlich raten, auf diese Aufnahme in die FDP zu verzichten und vielleicht in einem Jahr, wenn man auch sieht, dass er sich an das hält, was er geschrieben hat, an Möllemann, dass man dann darüber nochmal neu entscheidet. Jürgen Koppelin und sein, sagen wir mal, Vorschlag zur Güte. Auf der anderen Seite fährt der prominente FDP-Mann schweres Geschütz gegen den Zentralrat der Juden auf. Äußerungen, die zweifellos als Öl ins Feuer interpretiert werden dürften. Nochmal Jürgen Koppelin. Herr Friedmann wäre gern Zentralratsvorsitzender der Juden geworden. Man muss ja sehen, was da bei denen läuft. Da gibt's die Konkurrenz, Spiegel, Friedmann. Herr Friedmann wäre gern Vorsitzender des Zentralrats der Juden geworden und glaubt nun, eine Kampagne gegen die FDP zu fahren, damit er das nächste Mal Zentralratsvorsitzender wird. Bitte nicht auf Kosten der FDP. Was sich da abgespielt hat in dieser Woche in Berlin beim Empfang der Zentralrat der Juden, wo Herr Spiegel also wirklich an einem Abend, bevor man sich dann mit der FDP-Spitze trifft, um all das mal zu besprechen, wirklich in einer Weise sich gegen die FDP gewendet hat, wo selbst Mitglieder anderer Parteien mir gesagt haben, das sei unerhört gewesen, was Herr Spiegel da gemacht hat. Das muss man alles mal sehen. Soweit Jürgen Koppelin. Den Stand der Auseinandersetzung um Antisemitismus, Möllemann und Jamal Karsli fasst jetzt Jörg Münchenberg zusammen. Über mehrere Tage hinweg hat der FDP-Chef Guido Westerwelle den Streit über den Parteineuzugang Karsli eskalieren lassen. Jetzt hat er sich positioniert. Der wegen seiner anti-israelischen Äußerungen höchst umstrittene Politiker habe bei den Liberalen keinen Platz mehr, sagte Westerwelle der Bild am Sonntag, der sich damit zugleich gegen seinen mächtigen Vize Jürgen Möllemann stellte. Möllemann hatte noch am Wochenende erklärt, er halte die Debatte über Karsli für überdimensioniert. Westerwelle betonte dagegen, die Form seiner Kritik an Israel mache Karsli untragbar für die FDP. Sein Parteieintritt soll jetzt am 3. Juni auf einer Sondersitzung des Landesverbandes der Liberalen in Nordrhein-Westfalen beraten werden. Die Entscheidung Westerwelles wurde innerhalb der Partei begrüßt. Er sei sich sicher, dass sie breiteste Unterstützung erfahren werde, erklärte etwa der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Klaus Kinkel. Zuvor hatten bereits andere führende FDP-Politiker einen Parteiausschluss Karslis gefordert, darunter auch der Ehrenvorsitzende Hans-Dietrich Genscher, Parteivize Walter Döring sowie das FDP-Präsidiumsmitglied Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Unterdessen hat die Kritik am bisherigen Karsli-Befürworter Möllemann am Wochenende deutlich an Schärfe gewonnen. Im Deutschlandfunk warf die Grünen-Vorsitzende Claudia Roth Möllemann eine antisemitische Haltung vor. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende hat in einem Interview dem Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden, Michel Friedmann, heftige Vorwürfe gemacht. Dieser sei mit seiner intoleranten, gehässigen Art mitverantwortlich für den Zulauf auf Seiten der Antisemiten. Mit diesen Äußerungen aber, so Roth heute, sei ein Ausmaß an politischer Verkommenheit erreicht, gegen die sich jeder Demokrat wehren müsse. Die Grüne kündigte gegen Möllemann einen Strafantrag wegen Volksverhetzung und Verleumdung an. Es kann doch nicht sein, dass man eine solche Aussage im Raum stehen lässt. Ich fühle mich davon extrem betroffen. Ich fühle mich angegriffen, denn ich weiß, dass eine solche Aussage natürlich nicht nur auf einen Bodensatz von antisemitischen Ressentiments in unserem Land trifft, sondern dass sie ihn aktiv schürt. Und das ist nicht nur ein Problem von der FDP, das ist ein Problem und wird zu einer Gefahr für die politische Kultur in unserem Land. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat die Liberalen ebenfalls aufgefordert, Klarheit zu schaffen. Der Welt am Sonntag sagte der Kanzler, die FDP-Führung müsse schon deutlicher machen, dass sie mit diesen Versuchen, über antisemitische Stimmungen Politik zu gestalten, nichts zu tun haben wolle. Auch in der Union wächst inzwischen die Kritik. Das Gefährliche an den Möllemann-Äußerungen sei, dass sie eine latent vorhandene antisemitische Stimmung bedienten, sagte CDU-Generalsekretär Laurenz Mayer gegenüber der Bild-Zeitung. Die Konsequenz aus der Sicht Mayers, Möllemann könne in einer CDU-geführten Regierung kein Spitzenamt übernehmen. Jörg Münchenberg berichtete aus Berlin. Der Streit innerhalb der FDP und der Streit der Partei insgesamt mit dem Zentralrat der Juden ist auch Thema unseres Kommentars. Hören Sie die Meinung von Helmut Hohrmann um 19:05 Uhr auf dieser Welle. Jetzt aber